15. Die Verstaatlichungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Am Ende des Zweiten Weltkriegs, im Mai 1945, verstaatlichte die Regierung der nationalen Einheit unter General de Gaulle Gnome et Rhône per Dekret und vereinigte das Unternehmen mit den Flugmotorenaktivitäten von Renault, Regnier, Potez und Voisin. So entstand die SNECMA, Société Nationale d'Études et de Constructions de Moteurs d'Aviation. Vor ihnen befinden sich verschiedene Motoren der Unternehmen, die innerhalb der SNECMA zusammengeführt wurden. Zu dieser Zeit wurden die Kolbenmotoren durch Turbostrahltriebwerke ersetzt, die während des Krieges entstanden waren. Dies stellte einen bedeutenden technologischen Wandel dar, der die Bildung neuer Entwicklungsteams erforderte. Um den nächsten Kommentar zu hören, gehen Sie bitte weiter und umrunden Sie die linke Wand bis zum Motor Herkules.